Frag mich, armer Freund, wie kommt denn das? Du bist so blass. Hast du Kummer? Nein, sag ich im Gegenteil. Das kommt nicht vom Kränken, kommt vom zu viel Denken. Ich denk an Lady die ganze Nacht. Seit mich mein Medi hat angelacht, ich denk an Medi immerzu. An Medi, an Medi, an Medi, an Medi, ich denk an Medi die ganze Nacht, die mir die Erde zum Himmel macht. Oh, ich weiß auch warum, doch bin ich nicht so dumm und sprech es nicht gleich rum. Freu ich mich auf Bettchen schon wie ein Baron. Freilich, weil ich gar nicht darin schlafen will, sondern fantasieren und mich amüsieren. Ich denk an Medi die ganze Nacht, seit mich mein Medi hat angelacht. Ich denk an Medi immerzu. An Medi, an Medi, an Medi, an Medi, ich denk an Medi die ganze Nacht, die mir die Erde zum Himmel macht. Oh, ich weiß auch warum, doch bin ich nicht so dumm und sprech es nicht gleich rum.